Erster Mose und die Führer Israels gaben dem Volk den Befehl, haltet euch an alle Gebote, die ich euch heute gebe. Zweiter, wenn ihr über den Jordan in das Land gezogen seid, das euch der Herr, euer Gott, gibt, dann sollt ihr große Steine aufstellen und sie mit Kalkweiß anstreichen. Dritter, schreibt alle Worte dieses Gesetzes darauf, sobald ihr drüben seid, damit ihr in das Land kommt, das euch der Herr, euer Gott, gibt. Dies ist ein Land, das reich an Milch und Honig ist, wie es der Herr, der Gott eurer Väter, versprochen hat. Vierter, sobald ihr den Jordan überschritten habt, sollt ihr diese Steine auf dem Berg Ebal aufstellen und sie mit Kalkweiß anstreichen, wie ich es euch heute befehle. Fünfter, dort sollt ihr auch dem Herrn, eurem Gott, einen Altar bauen. Dieser Altar soll aus Steinen sein, die ihr nicht mit Eisenwerkzeugen bearbeitet habt. Sechster, ihr sollt den Altar für den Herrn, euren Gott, aus unbehauenen Steinen bauen und darauf Brandopfer für den Herrn, euren Gott, darbringen. Siebter, ihr sollt auch Friedensopfer schlachten, sie dort essen und euch vor dem Herrn, eurem Gott, freuen. Achter, auf diese Steine sollt ihr alle Worte dieses Gesetzes klar und genau schreiben. Neunter, Mose und die Priester aus dem Stamm Levi sagten zu ganz Israel, hört zu, Israel. Heute seid ihr das Volk des Herrn, eures Gottes, geworden. Zehnter, deshalb hört auf die Stimme des Herrn, eures Gottes, und haltet seine Gebote und Regeln, die ich euch heute gebe. Elfter, am selben Tag gab Mose dem Volk diese Anweisung, 12. Wenn ihr den Jordan überschritten habt, sollen sich einige Stämme auf dem Berg Gerizim aufstellen, um das Volk zu segnen. Das sind Simeon, Levi, Juda, Issachar, Josef und Benjamin. 13. Die anderen Stämme sollen sich auf dem Berg Ebal aufstellen, um den Fluch auszusprechen. Das sind Ruben, Gad, Asser, Zebulon, Dan und Naphtali. 14. Die Leviten sollen dann mit lauter Stimme zu allen Israeliten sprechen. 15. Verflucht ist, wer ein Götzenbild macht, das von einem Handwerker gemacht wurde und dem Herrn ein Greuel ist und es heimlich aufstellt. Und das ganze Volk soll antworten, Amen. 16. Verflucht ist, wer seinen Vater oder seine Mutter nicht ehrt. Und das ganze Volk soll sagen, Amen. 17. Verflucht ist, wer die Grenze seines Nachbarn verschiebt. Und das ganze Volk soll sagen, Amen. 18. Verflucht ist, wer einen Blinden in die Irre führt. Und das ganze Volk soll sagen, Amen. 19. Verflucht ist, wer das Recht von Fremden, Waisen oder Witwen verdreht. Und das ganze Volk soll sagen, Amen. 20. Verflucht ist, wer mit der Frau seines Vaters schläft, denn er hat seinen Vater entehrt. Und das ganze Volk soll sagen, Amen. 21. Verflucht ist, wer mit einem Tier schläft. Und das ganze Volk soll sagen, Amen. 22. Verflucht ist, wer mit seiner Schwester schläft, egal ob sie die Tochter seines Vaters oder seiner Mutter ist. Und das ganze Volk soll sagen, Amen. 23. Verflucht ist, wer mit seiner Schwägerin schläft. Und das ganze Volk soll sagen, Amen. 24. Verflucht ist, wer seinen Nachbarn heimlich tötet. Und das ganze Volk soll sagen, Amen. 25. Verflucht ist, wer Geld annimmt, um einen Unschuldigen zu töten. Und das ganze Volk soll sagen, Amen. 26. Verflucht ist, wer die Worte dieses Gesetzes nicht befolgt. Und das ganze Volk soll sagen, Amen.